Und damit kommen wir zur Kino-Hitparade. Christopher Nolans Zeitreisen-Epos Interstellar hätte dieses Jahr einen Sonderpreis verdient als Film mit der größten Zweitnutzung des Jahres. Sie sollten sich mal in den einschlägigen Foren anschauen, wie viele Leute da zweimal reingehen, weil sie am Ende immer noch nicht alles verstanden haben. Das ist ja auch verwirrend bei Filmen, für die die einen absolute Meisterwerke halten und die anderen für sinnlose Lebenszeitverschwendung. Hartwig Tegeler sagt Ihnen jetzt, wie die Masse der Kinobesucher mit den Füßen abgestimmt hat, also welche Filme die meisten Besucher hatten, die Top 5 der Mainstream-Kinocharts. In dem Film steckt mein Herzblut. Diejenigen, die bei diesem Film nichts empfinden, wie zum Beispiel die talentlosen Blutsauger aus Hollywood, die nur an ihren schmutzigen Machtspielchen interessiert sind. Platz 5. Love, Rosie. Für immer vielleicht. Von Christian Ditter. Bitte jetzt klaren Kopf bewahren. Also, Sam Claflin spielte an der Seite von Kristen Stewart in Snow White and the Huntsman. An der Seite von Jennifer Lawrence in Teil 2 und Teil 3.1 von Die Tribute von Panem. Und hier jetzt an der Seite von Lily Collins in Love, Rosie. Miss Collins, welche ihrerseits in den Chroniken der Unterwelt an der Seite von Jamie Campbell Bower zu sehen war, der im ersten Teil von Harry Potter spielte, welcher und so weiter. Und so weiter. Naja, so haben wir mal einen Überblick über das Netz aktueller Hollywood-Jungstars. Ein Teil davon jedenfalls. Ach ja, es geht in Love, Rosie um eine Liebe mit Hindernissen. Ich hab kurz geglaubt, du wärst in mich verliebt oder so. Alex, für mich bleibst du immer der Junge, der Popel auf mein Lieblingskleid geschmiert hat, okay? Also, was kann ich für sie tun? Platz 4. Jemand hat meine Frau entführt. Ruhe in Frieden von Scott Frank. Sie ist tot. Die haben sie ermordet, obwohl ich bezahlt habe. Stimmung. Düster, schwarz-grau. Die Stadt New York Ende der 1990er, der Moloch, undurchschaubar, chaotischer, wilder Ort. Liam Neeson, brillant, eine große Rolle, als Ex-Cop, Ex- und damit auch Immersäufer. Anonyme Alkoholiker immer mehr zu den Treffen, wenn die Jagd auf die sadistischen Killer andauert. Kurze Momente von Freundschaft zu TJ, dem jungen Schwarzen von der Straße, aber nur kurz. Der Mensch überschreitet die Grenze zum Menschsein, der Verfolger geht mit ihm hinweg über diese Grenze. Die Dämonen im Inneren, die die Figur des Liam Neeson in dieser Lawrence-Block-Verfilmung immer wieder zu bekämpfen sucht, finden in den Frauen, Entführern und Mördern ihre äußere Gestalt. Innen, außen verwischen. Die Stadt als nein, vielleicht gar nicht mehr als Vorhölle. Endlich mal wieder Zeit, Figuren beim Anschauen wirken zu lassen. Platz 3. Dumm und Dümmer von Peter und Bobby Farrelly. 1994 spielten Jeff Daniels und Jim Carrey Harry und Lloyd in Dumm und Dümmer. Jetzt, mit Falten, den gleichen Frisuren, sind sie wieder unbedarft, bescheuert und zeigen, 20 Jahre später, immerhin etwas von der Anarchie von Dick und Doof oder den Marx Brothers. Seit jeher haben wir uns durch die Fähigkeit definiert, das Unmögliche zu erreichen. Platz 2. Interstellar von Christopher Nolan. Grenzen überschreiten, nach den Sternen greifen. Wenn wir einmal alles vergessen, was wir in Christopher Nolans Film nicht verstehen, das mit den schwarzen Löchern, der Quanten- und der Relativitätstheorie, das mit der Quantengravitation. Wenn wir mal versuchen, diese Geschichte vom Raumfahrer und Farmer, der für die Menschen aufbricht, ins All, um eine neue Heimat zu suchen, weil die Erde öd und leer wird. Wenn wir mal versuchen, Coopers Geschichte als Heldenreise anzuschauen, die von einem, der auszog in die Weite, die Ferne ins All, aber die er liebte, zurückließ, verzweifelt, aber auch sehnsüchtig, weil süchtig danach, die große Reise zu unternehmen, aus der merkwürdigen Mischung von Sucht und Liebe seinen Mut schöpfte, um die Dimensionen zu durchschreiten. Wie? Keine Ahnung. Aber ich habe dem geglaubt, bin dem gefolgt in knapp 3 Stunden Kinozeit. All das sehen und am Ende auch zu sehen, die komplexe Geschichte über menschliche Gefühle. Grandioser Film, Interstellar. Und bitte, 2001 Odyssee im Weltraum, habe ich ja auch irgendwie nicht ganz verstanden. Platz 1. Die Mannschaft von Martin Christ und Jens Gronheit. Der Weltmeister. Nun, in 88 Minuten im Kino, endgültig heilig gesprochen. Gedehnter Werbespot, naja, und Steven Gerrards Deutschland hat eine Mannschaftsspruch, Leitidee des Films und Opener des Trailers. Der Satz stammt gar nicht vom englischen Kapitän, sondern von irgendjemand anderem aus dem Twitter-Universum. Guck mal an, das also schauen sich derzeit die meisten Menschen im Kino an. Und das war der Kompressor am Montag. Redaktion Gesa Ufer, ich bin Stefan Karkowski.